Allah hat ja seinem Gesandten das Traumgesicht der Wahrheit entsprechend wahrgemacht. Ihr werdet ganz gewiss, wenn Allah will, die geschützte Gebetsstätte in Sicherheit betreten, sowohl mit geschorenem Kopf als auch mit gekürztem Haar und ohne euch zu fürchten. Er wusste doch, was ihr nicht wusstet, und so bestimmte er für euch vorher einen nahen Sieg.